Kontext 21. Die Krise des faschistischen Sozialpakts. Im Rahmen des vom Kritischen Kreis und anderen Gruppen organisierten Kongresses vom Postfaschismus zum demokratischen Faschismus, der am 27. und 28. April 2001 in Wien stattfand, referierte Ulrich Enderwitz über den historischen Faschismus als Vorspiel der gesellschaftlichen Entwicklungen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Enderwitz, der in Berlin lebt und unter anderem das im Freiburger Sayera Verlag erschienene Buch »Antisemitismus und Volksstaat« geschrieben hat, begreift die postfaschistischen Demokratien als strukturell faschistische und deutet mögliche Krisenlösungsszenarien in der aktuellen Situation an. Wir dokumentieren im Folgenden den Vortrag sowie einen Auszug aus der anschließenden Diskussion. Wer Postfaschismus sagt, insofern er das Phänomen auf sich selbst bezieht, und das tun wir, wenn wir es sagen, der nimmt eine gewisse Grundeinstellung seiner selbst vor. Der sagt, da gibt es das historische Phänomen Faschismus oder Nationalsozialismus, ich will das jetzt nicht differenzieren, und da gibt es das Post, und das Post sind wir. Und indem er so redet, das tut er ja in diesem Begriff, setzt er die Vergangenheit, diesen historischen Faschismus, in eine gewisse Beziehung zu sich selbst, in eine sehr dominante Beziehung, eine definierende Beziehung, eine prägende Beziehung. Also ähnlich wie wir es tun, wenn wir sagen, nach oder vor Christus, wo wir die Geburt Christi in eine sehr dominante Beziehung zu uns, die wir uns danach definieren, setzen. Ähnlich wie es die Engländer mit ihrer Magna Carta oder die Franzosen mit ihrer französischen Revolution tun. So machen wir es, wenn wir Postfaschismus sagen, dann sagen wir, das ist unsere Magna Carta, die hat uns geprägt, das ist das große Ereignis der Vergangenheit, das wesentlich uns als Post, als daraus herleitbar bestimmt. Ich denke, das ist angesichts von 50 Millionen Kriegstoten und 6 Millionen ermordete Juden auf jeden Fall realistisch und sachgemäß. Jedenfalls ist es realistischer als die Neigung anderer, dieses historische Ereignis möglichst auszuklammern und stattdessen also wieder anzuknüpfen an 1848 oder an der Verfassung der jeweiligen Länder, in denen wir leben, nach dem Krieg. Es birgt aber trotzdem eine gewisse Gefahr, und auf die würde ich gerne zu Anfang hinweisen. Der Strukturalist und Geschichtsphilosoph Dento, der eine Geschichtstheorie geschrieben hat, der spielt dort mit dem Begriff History, oder mit dem Ausdruck eigentlich, History tells stories, Geschichte erzählt Geschichten. Insofern er damit meint, dass, und das tut er, dass jeweils die Gegenwart sich ihre Vergangenheit schafft, sich ihre Vergangenheit erfindet, sozusagen atomistisch aufeinanderfolgende Gegenwarten, sich jeweils eine Vergangenheit konstruieren, ist das sehr kritikwürdig und hochideologisch. Insofern er meint, dass Vergangenheit wesentlich in der Vermittlung und Perspektive der Gegenwart erscheinen und nur dort erscheinen kann, dass also die Gegenwart als das Handelnde, das historische Subjekt, die Vergangenheit wesentlich, die es hat, wesentlich aber auch macht, also eben nicht nur hat, sondern auch macht, bestimmt, denke ich, hat er sehr recht. Aber hier liegt auch die Gefahr, die ein solcher Begriff von Postfaschismus mit sich bringt, dass nämlich wir, die Gegenwart, die wir uns als Post bestimmen, uns als das erzählende und Geschichten erzählende und Geschichte machende Subjekt verleugnen, uns beziehen auf die Vergangenheit als auf ein ursprungsmythisches Ereignis, das uns zu Kreaturen, zu Epigonen seiner selbst macht und demgegenüber wir aus der Rolle des Handelnden und des historischen Subjekts ausscheiden. Und diese Sicht vergisst, dass prägend der Faschismus ja gerade deshalb ist, wenn er es denn ist, weil er lebt, weil er lebendige Gegenwart ist, sich zu uns und in uns entwickelt hat und wir ihn also, wenn wir ihn fassen wollen, ihn dort fassen müssen, falls er denn der prägende Faktor ist, wo er nach wie vor existiert, nämlich in unserer Situation. Das heißt, wir können weit entfernt, wir können nicht etwa nur uns auf diese Vergangenheit zurückbeziehen und sagen, aha, dort haben wir das Vorbild, das ist der Maßstab, an dem können wir uns messen. Jetzt können wir sehen, wie weit entsprechen wir diesem Maßstab und können daran entscheiden, sind wir faschistisch oder sind wir nicht faschistisch, sondern wir müssen, wenn wir denn dieses Ereignis prägende Bedeutung für uns hatte, fragen, worin besteht unser Faschismus? Und die Einsicht in das, was unser Faschismus ist, die wird dann umgekehrt eher unser Bewusstsein von der Funktion und Bedeutung dieses vergangenen Faschismus prägen als umgekehrt. Diese dialektische Wendung, glaube ich, muss man machen, um nicht in eine Situation hineinzugeraten, die den Begriff Postfaschismus so ungefähr auf dieselbe Ebene bringt wie den der Postmoderne. Wenn die Leute Postmoderne sagen, dann sagen sie, da war mal die Moderne und wir sind jetzt das Post dazu. Aber dadurch, dass wir das Post sind, sind wir eigentlich von aller eigenen Tätigkeit und Verantwortung entbunden. Wir sind eigentlich immer noch nach der Moderne. Das heißt, dieser feste Ort, Vergangenheitsort, Moderne, der prägt uns, der bestimmt uns. Und insofern kann uns nichts passieren, beziehungsweise wir können auch nichts Schlimmes anrichten. So ähnlich dann der Begriff des Postfaschismus. Das Schreckliche ist schon passiert. Wir sind ja nur das Post dazu. Und insofern können wir also auch einigermaßen beruhigt sein, dass wir zwar geprägt sind, dass wir in gewisser Weise auch gelähmt sind durch diese Vergangenheit, aber gleichzeitig schützt uns diese Vergangenheit davor, das Schreckliche, das wir selber sind, beziehungsweise das uns noch bevorsteht, beziehungsweise das wir noch kreieren können, wahrzunehmen. Ich denke, dass die Veranstalter dieses Kongresses etwas davon auch haben fassen wollen, und das finde ich auch sehr löblich, indem sie nämlich tatsächlich formuliert haben, vom Postfaschismus zur faschistischen Demokratie, und eben der Begriff der faschistischen Demokratie soll vermutlich dieses Moment des in uns und mit uns vermittelten Faschismus, also des lebendigen Faschismus, der unser Problem ist, weil er das uns in der Gegenwart prägende ist, etwas von dem zu thematisieren, etwas von dem mitzubekommen. Ich möchte bei diesem Faschismus in meinem Vortrag jetzt verweilen, dem Faschismus der Gegenwart. Ich werde versuchen, herzuleiten oder zu zeigen, was das spezifisch, in meinen Augen, das spezifisch faschistische Moment der Gegenwart, also unserer jetzigen Gesellschaften ist, und werde das so weit treiben, dass ich erst einmal versuche, die Entwicklung zu uns in ganz kurzen Zügen, ohne Rekurs auf den historischen Faschismus, also ohne Rekurs auf den Nationalsozialismus nachzuzeichnen und dann sozusagen aus dieser Perspektive heraus zu gucken, welche Rolle spielt der historische Faschismus, welche Rolle spielt der Nationalsozialismus in dieser Entwicklung? Wie ist er interpretierbar aus dieser unserer jetzigen Perspektive? Thank you. bevor Enderwitz auf den Faschismus als Präludium für die Entwicklung nach 1945 eingeht, klärt er das Verhältnis von Bedürfnisbefriedigung und Verwertung, von Gebrauchs- und Tauschwert, von Krise und Kapitalvernichtung. Der deutsche Staat in Gestalt des Ministeriums für Verbraucherschutz tötet und verbrennt, vernichtet Hekatomben von Rindern, Schafen und Schweinen, um die Verbraucher zu schützen, sprich ihnen das Vertrauen in die Unbedenklichkeit des Fleischverzehrs zurückzugeben und sie so bei der Stange des qua Fleischverzehr zelebrierten Massenkonsums zu halten. Tierische Ressourcen werden massenhaft verschwendet, um die Möglichkeit ihrer nützlichen Verwendung zu erhalten. Dabei bringt, recht besehen, diese gigantische, wahnsinnige Verschwendung nur zum Vorschein und auf den Begriff, was die als Konsum, als Verbrauch angeblich nützliche Verwendung in Wahrheit selber ist. Ein ungeheures Opferritual, zwecks Erhaltung des kapitalistischen Verwertungsmechanismus, auf den sich die gesellschaftliche Reproduktion reduziert hat und ohne den oder außerhalb dessen sie nicht mehr stattfinden kann. Nützliche Verwendung von gesellschaftlichen Ressourcen ist mit anderen Worten der Konsum nicht deshalb, weil er Menschen sättigt, Bedürfnisse befriedigt, sondern einzig und allein insofern, als er dazu dient, die durch die kapitalistische Produktion bereitgestellten Ressourcen aus der Welt zu schaffen und Platz zu machen für die Bereitstellung neuer Ressourcen. Kurz, insofern er die finale Bedingung für die Fortsetzung der als Wertbildungsprozess konzipierten und organisierten gesellschaftlichen Produktionsanstrengung bildet. So gesehen ist die Umbenennung des Ministeriums für Landwirtschaft in ein Ministerium für Verbraucherschutz ein denkbar frecher, der grünen Karrieristin, die das Amt wahrnimmt, würdiger Etikettenschwindel. Suggeriert wird eine Abwendung von den Produzenten und ihren Interessen und Hinwendung zu den sogenannten Menschen und ihren Bedürfnissen. Während doch in Wahrheit die Konsumenten nur als ebenso unabdingbarer wie kritischer Bestandteil des als Verwertungsprozess angelegten gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses erkannt und eben deshalb als schutzwürdige Spezies beziehungsweise als von Seiten des Staats, des Schutzpatrons des Kapitals, zu kontrollierender und zu manipulierender ökonomischer Faktor anerkannt werden. Konsument, Verbraucher ist also ein verräterisches, symptomatisches Wort. Nicht Menschen, die die Produkte der gesellschaftlichen Arbeit brauchen, nutzen, genießen, sondern Menschen, die sie kaufen, den Produzenten abnehmen, vom Markt wegschaffen, werden von der kapitalistischen Gesellschaft benötigt. Entgegen dem alltagssprachlichen Vorverständnis, auf das sie baut, aber im Einklang mit der heimlichen Wahrheit, die sich in der Vorsilbe Ver versteckt, rückt die Rede vom Verbraucher nicht den Akt des Gebrauchs und Genusses des Produkts, sondern den Akt des Kaufs und Verschwindenmachens der Ware aus der Zirkulation in den Mittelpunkt. Der Akt des Kaufs ist der Akt der Wertrealisierung. Jener Akt, durch den das Produkt sich in Geldwert in den Händen des Produzenten zurückverwandelt und damit als Stoff für neue Produktion, sprich als Kapital, wieder zur Verfügung steht. Ins Zentrum aber rückt dieser als Kaufakt vollzogene Akt der Wertrealisierung, weil er zum Problem geworden ist. Und zum Problem ist er geworden, weil ein Zustand pleromatischer Fülle, eines Überangebots an Waren herrscht, der die Bedürfnisstruktur der Verbraucher, ihre Nachfrage überfordert und den Absatz der Waren, ihren Verkauf, in Frage stellt. In dieser Situation wird die geheime Wahrheit kapitalistischer Produktion offenbar und virulent, dass es bei ihr nicht um die Versorgung von Menschen, sondern um die Verwertung von Arbeit, nicht um die Befriedigung von Bedürfnissen, sondern um die Ermöglichung neuer wertbildender Produktionsprozesse geht. Solange die Bedürfnisse mitspielen, der Bedarf vorhanden, die Nachfrage eine Naturgegebenheit ist, kann sich die kapitalistische Produktion als Dienerin der Menschen gerieren und ihr ökonomisches Eigenleben, ihre von den Bedürfnissen unabhängige Gesetzlichkeit hinter ihrer Versorgungsleistung verbergen. Nun aber, da die Bedürfnisse überfordert sind und der Absatz ins Stocken gerät, zeigt sich, dass die Bedürfnisbefriedigung und Versorgung der Menschen nicht etwa das hehre Telos, sondern nur eine lästige Kondition des eigengesetzlichen Verwertungsprozesses ist. Lästig ist diese Kondition, weil sie sich in dem Maße als eine das ganze kapitalistische System bedrohende Naturschranke erweist, wie dank der wachsenden Produktivität des Produktionsprozesses die von den Menschen an das System gerichteten Befriedigungs- und Versorgungsansprüche und die umgekehrt vom System an die Menschen gestellten Konsum- und Verbrauchsforderungen auseinanderdriften. Wie es mit anderen Worten immer schwerer wird, die von den Menschen mitgebrachte biologisch-historische Gebrauchs- und Subsistenzperspektive mit der vom System ihnen angesonnenen ökonomisch-systematischen Verbraucher- und Käuferfunktion in Deckung zu bringen. Werden die Menschen ihrer im Sinne des ökonomischen Systems allein relevanten Verbraucherfunktion nicht mehr gerecht und stockt also der Absatz, verwandelt sich das unverkaufte Produkt in eine riesige Hypothek, in eine Masse unerlösten, in die Naturalleiblichkeit gebannten Werts, gelähmten Kapitals und resultiert in einer Verstopfung und Erstarrung der Zirkulation, die auch alle wertbildende Produktion, kurz das ganze Wirtschaftsleben, zum Erliegen bringt. Dabei zeigt sich die Subsistenz als scheinbarer Zweck des Verwertungsprozesses an den Konsum als an dessen tatsächliches Mittel gefesselt. Sie geht mit dem Konsum zugrunde. Das Interesse an der Wirklichkeit der Subsistenz ist das erpresserische Faustpfand, mittels dessen das kapitalistische System die Einsicht in die Notwendigkeit des Konsums erzwingt. Werden die Menschen ihrer ökonomischen Verbraucherfunktion, ihrer Pflicht zu konsumieren, nicht gerecht, laufen sie Gefahr, allen Lebensunterhalt zu verdienen. Dabei scheint die Wahrnehmung der Verbraucherfunktion ja von Haus aus gar nicht das Pflichtgefühl, sondern die Neigung anzusprechen. Erscheint sie gar nicht als eine Zumutung, sondern im Gegenteil als eine Wohltat. Sie scheint der Subsistenz nicht zu widersprechen, sondern sie im Gegenteil unendlich zu befördern, unabsehbar zu entfalten. Zu einem ungeheuren Korrespondenzsystem aus vielfältigen Bedürfnissen und ebenso vielgestaltigen Befriedigungsmitteln auszugestalten. Zur Gefahr für die Subsistenz wird die Verbraucherfunktion eben nur dann, wenn sie nicht mehr erfüllt wird. Deshalb ist das Interesse an der Erfüllung der Verbraucherfunktion den Menschen, die in diesem System arbeiten und leben, ein durchaus echtes Anliegen. Hier liegt meines Erachtens der Nährboden und der Keim für jenes politische Schulterschlussphänomen, jene vollständige Identifikation der Subsistierenden mit dem aggressiven Wohltäter, als der das kapitalistische System auftritt, das ich als den Kern des modernen Faschismus betrachte, insofern der Begriff Faschismus nicht bereits auf ein bestimmtes totalitäres politisches System gemünzt ist, sondern eine ebenso ubiquitäre wie unbestimmte politische Strategie meint. Nämlich die Strategie, den politischen Grundkonsens aus einem ökonomischen Interessenpunkt herzuleiten, der den Subsistierenden, die ja zugleich die Arbeitenden, Wertschaffenden sind, und dem Kapital und seinen Agenten existenziell gemeinsam ist. Dem Interessenpunkt, notfalls über alle subsistenziellen Erfordernisse hinaus eine hypertrophe Konsumkraft zu erhalten, die, wie einerseits Conditio sine qua non auch noch der bescheidensten Subsistenz, so andererseits die für den Verwertungsprozess ebenso unverzichtbare wie ihm gleichgültige Basis aller weiteren Wertbildung ist. Sie können das, glaube ich, studieren. Sie brauchen nur dieses Fernsehen anzuschalten und die Stimme der Öffentlichkeit, die Ihnen da entgegenschallt, hören. Und Sie brauchen nur an jeden Stammtisch zu gehen und Sie werden hören, dass also das Problem unserer Gesellschaft ist, die Binnennachfrage, die Konjunkturbelebung. Die Konjunktur springt nicht an. Das heißt, die Menschen, die diese Worte in den Mund nehmen, und sie tun das ja ständig, die haben den entfremdenden Blick auf sich, dass sie wirklich sich sehen als jemanden, der anspringen muss, der Nachfrage produzieren muss, weil sonst die ganze Wirtschaft in den Eimer und mithin auch diese absurd entfremdete oder verfremdete Subsistenz, die er ja braucht, in den Eimer geht. Also der Blick der normalen Menschen und der Blick der Medien, die unseren normalen Menschenblick repräsentieren, ist schon so, dass der ursprüngliche Zweck, oder der war er ja nie, aber zumindest der potenzielle Zweck der gesellschaftlichen Reproduktion zu einem Mittel geworden ist. Wir müssen konsumieren, damit die Wirtschaft so weitermachen kann, wie sie kann und die Mehrwertproduktion so fortgehen kann, wie sie fortgeht. Thank you. Träger und Verwalter dieses auf dem gemeinsamen ökonomischen Interesse basierenden politischen Konsenses und Vollstrecker der zu seiner Erhaltung nötigen Praxis ist der Staat, der Repräsentant des Gemeinwesens. Dabei ist dank des Umstandes jenes Schulterschlusses zwischen Arbeit und Kapital, dank des Umstandes also, dass die Wertschaffenden sich mittels ihrer Funktion als Konsumenten voll und ganz auf die kapitale Verwertungsperspektive eingeschworen finden, der Staat in einem Maße materieller Repräsentant des Gemeinwesens, sprich in einem Maße durch die Gesamtheit der Nation getragen und legitimiert, wie er das noch nie zuvor in seiner neuzeitlichen Geschichte war. Wenn das Volk heute dem Staat und seinen Vertretern mit zynischer Indifferenz, um nicht zu sagen mit höhnischer Verachtung begegnet, dann meines Erachtens nicht etwa deshalb, weil es nicht hinter ihm stünde, sondern deshalb, weil es ihn so sehr als den Agenten jenes politischen Grundkonsenses weiß, dass es ihn unter normalen demokratischen Bedingungen, unter denen der Konsens nicht bedroht ist, als eigenständige Macht gar nicht mehr ernst nehmen kann und in ihm nur noch den mit der ständigen Beschwörung und Adjustierung des Konsenses befassten gut bezahlten oder zu gut bezahlten Geschäfts- und Schriftführer der konsentierenden Volksgemeinschaft zu sehen vermag. Anders als heute ist in den Anfängen der Neuzeit, im 16. und 17. Jahrhundert, die Repräsentanz, die der Staat im Blick auf das Gemeinwesen wahrnimmt, noch höchst formeller Natur. Fühlt sich mit anderen Worten der Staat dem Großteil der Bevölkerung, den arbeitenden Volksschichten, noch sehr wenig verbunden und verpflichtet. Verbunden fühlt er sich vielmehr der aus der ursprünglichen Akkumulation hervorgehenden neuen ökonomischen Macht Kapital, die auf der Basis einer Trennung von Produzenten und Produktionsmitteln und der dadurch ermöglichten Triade aus Lohnarbeit, manufaktureller Arbeitsteilung und technischer Revolutionierung der Produktionsmittel eine außerordentliche Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte initiiert und eine ungeheure Vervielfältigung und Ausweitung der Güterproduktion ins Werk setzt. Dem politischen Bund mit dieser neuen Macht und den finanziellen Gewinn, den sie mittels Steuern und sonstigen Abgaben aus deren ökonomischen Aktivitäten zieht, verdankt die traditionelle Königsherrschaft ihren qua Absolutismus errungenen Triumph über das feudale System und die ihr durch es gesteckten Schranken, verdankt sie mit anderen Worten ihre Etablierung als zentralistischer, ein gesellschaftliches Machtmonopol beanspruchender Staat. Und dieser ökonomischen Macht fühlt sich der neuzeitliche Staat deshalb auch primär verpflichtet. Ihr leistet er bei ihrer Durchsetzung durch sozial-, handels- und finanzpolitische Maßnahmen Flankenschutz. Wenn er sich für die übrigen Gruppen der Gesellschaft interessiert oder gar engagiert, dann um bei der Überwindung von Engpässen und Sackgassen mitzuhelfen, in die ihre auf rücksichts- und schrankenloser Ausbeutung von Lohnarbeit basierende Produktivität die kapitale Macht im Laufe ihrer Entfaltung hineinsteuert. Wo die Mannigfaltigkeit und Masse der durch die neue Produktionsweise geschaffenen Güter das Fassungsvermögen der bis dahin auf ihren Absatz sichernden Konsumentenschichten übersteigt, da steht der Staat bereit, für die Rekrutierung neuer Konsumentengruppen zu sorgen. So gesehen übernimmt er bereits früh jene Aufgabe eines Garanten von Konsumkraft, die ihm heute abermals und auf allerdings nur bedingt mit seinen früheren Garantieleistungen vergleichbare Weise zufällt. Das erste Mal sorgt der Staat im 18. Jahrhundert für die erforderliche Konsumkraft, als die traditionellen feudalen und klerikalen Konsumentenschichten des manufakturell erzeugten Güterflusses nicht mehr Herr werden. Durch den Ausbau seiner selbst, seiner bürokratischen, militärischen, technokratischen und akademischen Apparate sorgt der Staat für die Entstehung neuer, von ihm dotierter Konsumentenschichten, die als Bürgertum im Sinne eines sozialen Phänomens, zudem als funktionale Gruppe, als Bourgeoisie im engeren Sinne, das Kapital verwaltenden Bürgertum hinzutreten und die durch die rasante kapitalistische Entwicklung heraufbeschworenen Absatzprobleme erst einmal lösen. Das zweite Mal springt der Staat gegen Ende des 19. Jahrhunderts in die Bresche der wankenden Konsumfront, als die mittlerweile industriell eskalierende Güterproduktion auch die um das Bürgertum erweiterte Nutznießerschicht überfordert. Diesmal löst der Staat das Absatzproblem auf andere Weise und, wenn man so will, radikaler. Er beschränkt sich nicht mehr darauf, durch den Ausbau seiner selbst neue bürgerliche Konsumentengruppen aus der Bevölkerung zu rekrutieren und mit dem geldlichen Äquivalent für den produzierten Mehrwert in Güterform zu versehen. Diese Gruppen gibt es ja auch gar nicht mehr in einer Gesellschaft, in der bereits alle, sei es ausgebeutete Produzenten, sei es nutznießende Konsumenten sind und in den kapitalistischen Produktionsprozess eingebunden sind, sondern er sorgt durch arbeits-, sozial- und steuerpolitische Maßnahmen für ein gewisses Maß an Umverteilung, sorgt mit anderen Worten dafür, dass die Produzenten des kapitalistischen Reichtums, die bislang die ebenso ohnmächtigen, schutzlosen Opfer einer eskalierenden Ausbeutungspraxis waren, in den Besitz einer größeren Proportion des von ihnen geschaffenen Werts und damit in den Genuss eines größeren Teils der Früchte ihrer Arbeit gelangen. Diese staatlichen Umsteuerungsbemühungen und die vor ihrem Hintergrund möglich werdenden Arbeitskämpfe erweisen sich als Garanten eines zwar verlangsamten, dafür aber in seinem Fortgang gesicherten kapitalistischen Wachstumsprozesses und führen im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer allmählichen Verbesserung der ökonomischen und sozialen Lage der unteren Schichten im Allgemeinen und der Arbeiterklasse im Besonderen. Entscheidend vorangetrieben wird dabei die Verbesserung der konsumtiven Situation der vom Verwertungsprozess Ausgebeuteten, paradoxerweise durch die Anstrengung des Kapitals, die profitschmälernden Konsequenzen, die jener Umverteilungsprozess hat, durch eine qua Technisierung durchgesetzte fortlaufende Erhöhung der Produktivkraft zu konterkarieren. Diese ständige Erhöhung der Produktivität führt nämlich nicht oder jeweils nur vorübergehend zu einer Steigerung des produzierten Mehrwerts, sondern hat letztlich immer nur eine Steigerung der produzierten Gütermenge zur Folge. Das heißt, sie führt nicht zu einer Erhöhung des Werts der gesamten Produktmenge, sondern nur zu einer Verwohlfeilerung des einzelnen Produkts, die den arbeitenden Klassen, ohne dass sich ihr wertmäßiger Anteil am gesellschaftlichen Reichtum erhöhte, immer mehr Konsumgüter zugänglich werden lässt und eine kontinuierliche Steigerung ihres Lebensstandards ermöglicht und die also jene konsumgesellschaftliche Entwicklung speist, die in den Wohlstandsgesellschaften am Ende des 20. Jahrhunderts resultiert. Wohlstandsgesellschaft bedeutet nicht etwa, dass alle im Überfluss leben, sondern nur, dass alle gesellschaftlichen Gruppen an der durch die kapitalistische Produktion geschaffenen Warensammlung konsumtiv teilhaben, und zwar so, dass selbst die untersten Einkommensschichten einem historischen Vergleich relativ hohes Bedürfnisbefriedigungsniveau erreichen, während die oberen Schichten ein allem historischen Vergleich spottendes Luxusleben führen. Und Wohlstandsgesellschaft bedeutet, dass wegen dieses insgesamt beispiellos hohen Lebensstandards jedes weitere Wirtschaftswachstum, das doch kategorischer Imperativ der kapitalistischen Produktionsweise ist, wachsende Wertrealisierungs-, sprich Absatzprobleme mit sich bringt. Wohlstandsgesellschaft bedeutet, dass der Staat früher oder später gefordert ist, sich erneut als Impresario des Wirtschaftslebens und Generalagent im Dienste der Stärkung der allgemeinen Konsumkraft zu betätigen. Dass diese Situation erst später als früher, und nämlich erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts eintritt, verdankt das System dabei nur dem europäischen Gleichgewichtsstörungen und dem aus ihnen resultierenden Ersten Weltkrieg, sowie dem anschließenden, in engerem Sinne faschistischen Intermezzo und dem Zweiten Weltkrieg, den es heraufbeschwört. Auf dieses Intermezzo und auf die Frage, ob es nicht angemessen als Präludium zu beschreiben ist, komme ich gleich zurück. Zur Erfüllung seiner Aufgabe einer Stärkung der Konsumkraft und Behebung der Absatzkrise kann der Staat allerdings nicht mehr auf die früheren Techniken rekurrieren. Innergesellschaftliche Gruppen, die noch nicht ins kapitalistische Reproduktionssystem als Produzenten und oder Konsumenten integriert sind und die man für die Konsumentenrolle neu gewinnen könnte, gibt es nicht mehr. Zumal ihre Ausstattung mit Geldmitteln angesichts des geringen Wertzuwachses, den die durch die Umverteilung verlangsamte Ausbeutungsrate der kapitalistischen Wirtschaft beschert, höchstens um den Preis inflationärer Entwicklungen möglich wäre. Und nennenswerte weitere Umverteilungen sind ebenfalls nicht mehr möglich. Erstens, weil ja bei dem relativ hohen Lebensstandard auch der arbeitenden Schichten der konsumtive Effekt zweifelhaft wäre. Zweitens, weil dadurch die Profitrate noch weiter verringert und der Produktionsanreiz entsprechend geschwächt würde. Und drittens und vor allem, weil der konsequierende Versuch des Kapitals entweder durch weitere Steigerung der Produktivität oder durch Verteuerung der Waren das bestehende Profitniveau zu erhalten, im ersteren Fall die Absatzkrise nur immer verschärfte, und in letzterem Falle die internationale Konkurrenzfähigkeit der nationalen Produktion beeinträchtigte. Was der Staat zur Erhaltung der Konsumkraft, sprich zur Sicherung der Weltrealisierung nunmehr tun kann und auch tut, ist zweierlei. Unter dem Motto Innovation und Bedarfsschöpfung die vorhandene Bedürfnisbefriedigungspalette erweitern und neue Bedürfnisse wecken, neuen Konsum schaffen, und oder unter der Losung Wettbewerbsfähigkeit und Standortsicherung für neue Konsumenten, neue Märkte außerhalb der eigenen Gesellschaft sorgen. Für beides ist die staatliche Initiative unabdingbar, für die Schaffung neuen Konsums, weil sie ungeheure Investitionen in Forschung, Planung, Entwicklung und Aufbau der neuen Branchen fordert, und für die Organisation neuer Konsumenten, weil sie steuer- und sozialpolitische Eingriffe verlangt, die nur der Staat vornehmen und den breiten Schichten abnötigen kann. Beide Methoden zur Stärkung der Konsumkraft kommen darin überein, dass sie um des Fortgangs der Verwertungsprozesse willen ein erreichtes Niveau gesellschaftsumfassender Versorgung und relativer Sättigung ignorieren und Wirtschaftswachstum zu einem Fetisch machen müssen, dem selbst um den Preis der eklatanten und tendenziell vernichtenden Widersprüche, in die er hineintreibt, zu huldigen ist. Der Widerspruch, in den die Strategie Innovation und Bedarfsschöpfung führt, besteht darin, dass ihre Wertschöpfung Hand in Hand mit der galoppierenden Entwertung vorher geschöpfter Werte, das heißt mit dem ständigen Veralten und Überflüssigwerden früherer Produktionen geht und dass die durch sie bedingte Eskalation der Produktionsprozesse und Hypertrophierung der erregten Bedürfnisse ungeheure ökologische und soziale Schäden einrichtet. Noch offensichtlicher ist der Widerspruch, der die Strategie Wettbewerbsfähigkeit und Standortsicherung heimsucht. Da sich die seit dem 19. Jahrhundert reichlich kultivierte Methode einer kolonialistischen und imperialistischen Erschließung neuer Märkte politisch und ökonomisch überholt hat und die dritte Welt nur noch als billiger Rohstofflieferant von Interesse ist, bleibt bei der Suche nach neuen Konsumenten eigentlich nur übrig, mit den anderen hochindustriell warenproduzierenden Gesellschaften, um die dort vorhandenen Märkte zu konkurrieren, sprich billiger als die anderen Industriestaaten zu produzieren. Dazu ist eine Senkung der Produktionskosten mittels Rationalisierung und Verbilligung der Arbeitskraft, sprich mittels Erzeugung von Arbeitslosigkeit und Abbau des Sozialstaats nötig. So entsteht das Paradox, dass die Kaufkraft im eigenen Land geschwächt werden muss, um die Chancen des Absatzes der inländischen Produktion auf den anderen Märkten zu erhöhen. Dass Arbeitnehmer und Gewerkschaften dies als vernünftig mittragen, zeigt, wie sehr sie bereits hinter dem Wahnsinn eines Zwecks Erhaltung der Subsistenz über alle historisch natürlichen Grenzen hinausgetriebenen und aus rein kapitalsystematischen Gründen praktizierten Konsums stehen, wie sehr sie also im oben explizierten Sinne faschistisch organisiert sind. Wie passt nun aber die nationalsozialistische Episode der Faschismus im engeren, nicht sowohl ökonomisch-strukturellen als vielmehr politisch-funktionellen Sinn in dieses Bild? Was hat er mit der hier skizzierten Tendenz zum von allen Gruppen getragenen, weil als Conditio sine qua non der Subsistenz erfahrenen Konsumzwang zu tun? Immerhin scheint der Nationalsozialismus seinen Aufstieg und die Durchsetzung seines totalitären Systems nicht dem konsumtiven Überfluss und Absatzproblemen, sondern der Arbeitslosigkeit und Lebensnot zu verdanken. Das stimmt, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Tatsächlich ist die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre als eine wesentliche Voraussetzung für die faschistische Machtergreifung Resultat einer Überproduktion und Absatzkrise. Nicht zwar einer absoluten wie der heutigen, bei der die stagnierende Nachfrage aus einer Mischung aus Übersättigung, fehlender Umverteilungsmöglichkeit und nicht vorhandener imperialistischer Perspektive resultiert, wohl aber einer relativen, weil die kapitalistische Produktion nach dem Ersten Weltkrieg so schnell und auf so hohem Produktionsniveau wieder anläuft, dass die Nachfrage mangels Kaufkraft nicht entfernt Schritt halten kann. Es kommt zu einer jähen Verstopfung des Markts mit nicht absetzbaren Waren, einer Verhinderung der Wertrealisierung und einem Zusammenbruch der wirtschaftlichen Aktivität auf ganzer Linie. Es wird unter quasi künstlichen, quasi experimentellen Bedingungen vorgeführt, was passiert, wenn zwar Gebrauchswerte produziert werden, diese aber nicht als Tauschwert sofort realisiert, als mehrwertiges Kapital wieder für weitere Produktionsprozesse verfügbar gemacht werden. In anderer und auch ähnlicher Weise wie heute die Industriestaaten steht damals der faschistische Staat vor der Aufgabe, der stagnierenden, durch eine relative Absatzkrise zum Erliegen gekommenen Wirtschaft unter die Arme zu greifen, neue Konsumenten, neue Märkte für sie zu rekrutieren, neuen Bedarf, neuen Konsum für sie zu organisieren. Der Unterschied zu heute besteht darin, dass der nationalsozialistische Staat erstens die neuen Konsumenten im eigenen Land vorfindet, vorausgesetzt es gelingt ihm, das durch die Wirtschaftskrise produzierte Arbeitslosenheer ohne Umverteilung mit Konsumkraft auszustatten. Und dass er zweitens den neuen Konsum nicht durch eine von ihm finanziell und organisatorisch unterstützte Erweiterung der vorhandenen Konsumgüterpalette auftun kann, sondern dass er ihn ganz auf eigene Faust, aus eigenem Bedarf schaffen muss. Das faschistische Rezept lautet mit anderen Worten Arbeitsdienst und Aufrüstung. Der Staat tritt gleichzeitig als Großkonsument und Großarbeitgeber auf. Diese besonderen Bedingungen und Lösungsstrategien der nationalsozialistischen Probe aufs Exempel eines ökonomisch-strukturellen Faschismus verurteilen das Experiment zu einem relativ raschen Scheitern. Als Großkonsument und Großarbeitgeber verschuldet sich der nationalsozialistische Staat hoffnungslos, kann er überhaupt nur durch Autarkie und Abschottung gegenüber dem Weltmarkt so verfahren, wie er das tut, und wird zwangsläufig der Logik seiner Arbeitgabe und seines Konsums folgend in den Krieg getrieben. Weil der ihm die einzige Möglichkeit bietet, die Infrastruktur und Rüstung, die er auf Kreditbasis geschaffen und gekauft hat, als in Anführungsstrichen Produktionsmittel für die in Anführungsstrichen Schöpfung von Wert einzusetzen. Dennoch bleibt der politisch-funktionale Faschismus, der Faschismus im engeren Sinne, ein Probelauf, eine Vorübung auf den ökonomisch-strukturellen alltäglichen Faschismus unserer Zeit. Und das beweist nicht zuletzt die Fortdauer dreier Strategien, die der Nationalsozialismus zur Durchsetzung seiner massiven Intervention, seines Avancements zum Generalunternehmer entwickelt. Die erste dieser Strategien ist die Vereinigung von Kapital und Arbeit unter einem Dach. Arbeitskämpfe müssen verhindert und vorweg geschlichtet, das Kapital muss in seiner Ausrichtung auf die Erfordernisse seines staatlich verordneten Überlebens sozialisiert werden. Die zweite Strategie besteht in der Schaffung einer Negativfolie, eines öffentlichen Feinds, der für die sich nicht integrieren lassenden gesellschaftlichen Kräfte steht, für bürgerliche Kapitaleigner und proletarisch-gesellschaftliche Gruppen, die sich nicht in den Dienst der staatlich organisierten Wertproduktion stellen. Dieser öffentliche Feind sind damals dank der deutschen Tradition des wilhelminischen Staats die Juden, die zusätzlich zur bereits traditionellen Fratze des Liberalitätsjuden nun auch noch die Maske des bolschewistischen Juden übergestülpt bekommen. Und die dritte Strategie sind Großveranstaltungen, Parteitage, Aufmärsche, Aktionstage, Sportfeste zur Feier der neuen gesellschaftlichen Eintracht und Einheit unter dem Dach des Volksstaates. Wenn irgendetwas die Kontinuität der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich macht, dann die Fortdauer dieses Repertoires von Strategien. Zwar ist dank des Potlatsch des Zweiten Weltkriegs die Überproduktions- und Absatzproblematik erst einmal verschwunden und insofern kann der Staat sich zurückhalten. Es kann wieder bürgerliche Demokratie gespielt werden. Aber subjektiv aus Angst vor einer Wiederholung der früheren katastrophischen Verhältnisse, objektiv im unbewussten Wissen davon, wie rasch dank kapitalistischer Produktivität der Punkt der Überproduktion und permanenten Absatzkrise wieder erreicht sein wird, und prospektiv, weil man das faschistische Krisenbewältigungsinstrumentarium für den Fall eines Falles nicht missen will, hält man sich die faschistischen Strategien in abgeschwächter Form, sozusagen in Impfstoffdosierung, zur Verfügung. Man befleißigt sich der sozialen Marktwirtschaft, eines staatlich vermittelten Sozialpakts zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, einer konzertierten Aktion. Man pflegt die Tradition der sportlichen, kulturellen und sozialen Großveranstaltungen. Und man macht sich in dem Maße, wie am Horizont Krisenzeichen auftauchen, auf die Suche nach einem öffentlichen Feind, wobei das allerdings noch eher in Form privaten Ersuchens an den Staat, sich um einen öffentlichen Feind zu kümmern, geschieht, als dass es vom Staat selbst betrüben würde, der zwar marginal, Haider, Stoiber, mit solchen Forderungen sympathisiert, offiziell aber noch eher davor zurückschreckt. Sie sehen, ich bin also streng bei einem Versuch, die gegenwärtige Situation, die in diesem strukturell systematischen Sinn ich als faschistisch bezeichnen würde, die es aber in der Tat in dem aktuellen politisch-funktionalen Sinn, denke ich, noch nicht ist, die zu beschreiben oder zu bestimmen und habe mich also nicht weiter beschäftigt, bin auch eigentlich normalerweise nicht sehr bereit dazu, das zu tun, mich auf Prognosen einzulassen. Nach dem Referat entspann sich eine Diskussion zwischen Enderwitz und dem Moderator der Veranstaltung, Gerhard Scheidt vom Kritischen Kreis. Du hast eher am Beginn des Referats und eher am Rande das Verhältnis einzelner Staatsbürger gewissermaßen gegenüber dem Staat kurz charakterisiert als gleichgültig oder gewissermaßen mürrisch. Obwohl es sich doch hier um den Schriftführer der Volksgemeinschaft handelt, wie du das bezeichnet hast. Das heißt, und du hast auch angefügt, die Leute nehmen gewissermaßen den Staat gar nicht mehr wahr, als das, was er ist, sondern nehmen nur bestimmte Aspekte dieses Staats wahr. Und ich denke, da wäre natürlich schon die Frage, wie kommt es dazu? Also, wie nimmt man den Staat nicht mehr wahr? Wodurch nimmt man ihn nicht mehr wahr? Und so wie du auch dieses Staatssubjekt beschrieben hast, als einen Herrschaftsautomaten, also in dem Vorwort zu dem Antisemitismus- und Volksstaatbuch sprichst du ja buchstäblich vom Herrschaftsautomaten, der handelt als ein verselbstständigtes Staatssubjekt gewissermaßen ohne jeden Rückbezug auf die empirischen Staatsbürger, ohne Rückkoppelung an individuelle Urteils- und Meinungsbildungsprozesse, zugleich aber, und das schreibst du ja auch in dem Vorwort, konstatierst du eine allgemeine Zustimmung zu diesem Staatssubjekt, eine Zustimmung zum nationalsozialistischen Massenmord oder zumindest eine Duldung und sogar die aktive Teilnahme daran, du schreibst von einer fieschen Ausdüftelung dieses Massenmords. Das heißt, hier sehe ich sozusagen eine Kluft, einen Hiatus, ein Problem, das hier übersprungen wird. Auf der einen Seite die Zustimmung, die Duldung, die Ausdüftelung des Massenmords und auf der anderen Seite der Herrschaftsautomat, der sozusagen völlig verselbstständigt agiert. Und da würde ich sozusagen mit der Frage ansetzen, weil dieser Herrschaftsautomat braucht natürlich die Zustimmung. Und insofern gibt es so etwas wie eine Rückkoppelung. Und es gibt von der anderen Seite her betrachtet, vom Individuum aus betrachtet, die Identifikation mit ihm. Ja. Das heißt, und der Staats-, der Herrschaftsautomat, diese Spaltung, von der ich da gesprochen habe, die ist sozusagen im Individuum ja selber auch, nicht? Also Herrschaftsautomat ist sozusagen Teil jedes einzelnen Staatsbürgers. Das hast du ja jetzt auch am Anfang sogar betont, nicht? Der Faschismus ist ja nicht etwas uns Äußeres, sondern der ist ja in uns drinnen auch, als Staatsbürger eines bestimmten Staats, eines Nachfolgestaats des Nationalsozialismus, können wir uns da gar nicht abkoppeln. Ich glaube, das Missverständnis kommt dadurch zustande, dass, also dort, wo ich von Herrschaftsautomat rede, da meine ich den historischen, faschistischen oder nationalsozialistischen Staat, der eine Antwort auf eine akute ökonomische Krise ist und dadurch entsteht. Wenn ich ihn hier als Geschäftsführer bezeichne, dann spreche ich von dem normalen, in Anführungsstrichen, nachkriegsbürgerlichen Staat, der erst einmal nur Geschäftsführer für laufende Geschäfte ist, die soweit auch ohne ihn laufen oder also wo er minimale Anstrengungen, wo es minimale Anstrengungen bedarf, um die noch in Gang zu halten. Das heißt, wir müssten, um auf den Automaten zu warten, mal angenommen, dass der also noch eine nationalistische Form hat, und das war ja vorhin eine Frage, offenbar sogar die zentrale Frage dort, wir müssten jetzt erst auf die Krise warten, um zu gucken, ob der dann also wieder diese Form des aktiven und keineswegs mehr von der Bevölkerung verächtlich angesehenen, siehe der faschistische Staat, der ist ja durchaus honoriert worden von seinen Bürgern als Repräsentant, ob der dann diese Form wieder annimmt oder ob er also so bleibt, wie er im Augenblick ist. Und die von dir monierte Beschreibung, wo ich ihn also nur als Geschäft, die bezieht sich auf den jetzigen Staat. Ihr seid vielleicht durch den Haider ein bisschen sensibilisiert und seht den jetzigen Staat schon etwas weiter gerückt, aber meine These war, also der Staat ist erst einmal noch eigentlich eher ist bestimmt durch einen strukturell systematischen Faschismus, der aber noch nicht ihn dazu zwingt, also wirklich als handelndes Subjekt oder als scheinhandelndes Subjekt in Aktion zu treten und diese Form des Apparats zu kriegen, wie der faschistische Staat das tatsächlich dann gekriegt hat und wo er ja auch andere gesellschaftliche Kräfte entweder so integriert hat oder so außer Kraft gesetzt hat, dass er als das historisch handelnde Subjekt erscheinen konnte. Aber zugleich ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass der Staat in dieser Weise nicht wahrgenommen wird, ist sozusagen der tote Herrschaftsautomat der besiegte Herrschaftsautomat des Nationalsozialismus, der ja sozusagen nicht tot ist. Also der sozusagen ja als Voraussetzung lebendig ist. Der sich als funktional-politisches Phänomen erst einmal zurückgezogen, kann man ja schlecht sagen, also selber zertrümmert hat. Und im Augenblick auch noch nicht nötig ist. Mein Versuch, das also ein bisschen zu ökonomisch die Entwicklung zu zeigen, lief ja darauf hinaus, dass ich sage, das ist wirklich der Augenblick, dass er noch nicht nötig ist. Denn so wie wir ökonomisch vorgehen, können wir gar nicht anders, als in eine Krise uns hineinzusteuern, deren Lösungen oder Nichtlösungen dann die verschiedensten Formen annehmen mag, wo aber ganz sicher auch der Staat, egal ob nun also als Nationalstaat oder als Brüsseler Behörde oder als amerikanischer Hegel- und Hegemonialmacht, ganz anders gefordert sein wird. Und da wird dann also auch die Notwendigkeit, die einzelnen Bürger zu einer aktiven Identifikation mit ihm zu bringen, wird ganz anders wieder sein als jetzt, wo der Staat das gar nicht nötig hat. Aber was uns sozusagen hier umtreibt, mit Haider, ist natürlich, dass, dass die Identifikation mit dem besiegten Herrschaftsautomaten plötzlich in der Gegenwart virulent wird. Ja. Ja. Und das Verhältnis zu dem gegenwärtigen Staat bestimmt. Ja. Aber auf sehr indirekte Weise eben. Auch in der Weise, dass man den Staat gar nicht mehr wahrnimmt als das, was er ist. Ja, ja. Ich kann so schwer abschätzen, also welche Relevanz eben oder also welche lokal, vielleicht auch nur lokale Bedeutung so jemand wie der Haider hat. Ja, das ist wie in Deutschland, kann ich auch schlecht abschätzen, was diese rechten Gruppen, die von den Medien dann auch sehr gehätschelt werden, welche politische Relevanz sie wirklich haben. Also mein Versuch, das zu verstehen, läuft darauf hinaus, dass ich sage, die rufen sozusagen erst nach dem Staat, die rufen nach dem, also unter Kritik an dem jetzigen bestehenden Staat natürlich, aber das haben die Nazis ja auch gemacht, die haben den bestehenden Staat ja also in Grund und Boden verächtlich gemacht. Aber gleichzeitig haben sie rufen die jetzt nach dem Staat, der als Herrschaftsapparat wirklich Macht hat und wirklich Autonomie hat und der also etwas bewegen kann in ihrem Sinne. Aber es sind doch erstmal nur der Ruf von Privatleuten, dass euer Privatmann jetzt öffentlich geworden ist. Das ist schon ein Phänomen, das würde ich gern zugeben, aber ich weiß mich nicht so ganz dazu verhalten. Also ich weiß die Bedeutung oder das Gewicht dessen nicht so abzuschätzen. Das Referat von Ulrich Enderwitz erscheint in der Nummer 2 des Jahres 2001 der Zeitschrift Streifzüge und wird dann auch in der Papyrothek der Internetausgabe von Kontext 21 verfügbar sein. Gestaltung der Sendung Stefan Griegert, Sprecher Robert Zöchling. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.